Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Ja, die dunkle Seite der Dosensuche. Dunkel bis schwarz könnte sich die Lage für die anstehenden Großevents dieses Jahr gestalten. TJ hat sich in den letzten Tagen einige Gedanken dazu gemacht, die ich nachfolgend einstreuen möchte. Glück auf Corona kommt. Kaum hat die Orga auf ihrer Seite etwas zum Thema Corona geschrieben, tickert der WDR via Twitter, dass NRW erwägt, Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl größer 1000 abzusagen. Das soll bis Mitte April gelten und dann wäre Glück auf 2020 gegebenenfalls dabei. Wie seitens der Orga kürzlich gemeldet wurde, sei sie schon jetzt verpflichtet, die Kontaktdaten jedes Teilnehmers zu erheben. Wer über den Shop bestellt hat, hat sich datentechnisch in der Regel ohnehin bereits ausgezogen, aber genügt das? Oder müssen Online-Käufer von Tickets jetzt alle Personen nachmelden, für die sie Tickets mitgekauft haben? Denn Kontaktdaten müssen nun auch an der Tageskasse erhoben werden, das heißt, sag uns, wer du bist und woher du kommst oder du kommst hier nicht rein. Genau das ist aber der Grund, warum ich bislang die Tageskasse bevorzuge. Ich muss nicht jedem Stadtmarketing meine Daten mitteilen, die dann gegebenenfalls an die Meistbietenden weiterverkauft werden. Wie ist hier der Datenschutz gestaltet? Hat theoretisch jeder Hinz und Kunz Einsicht? Ungeachtet dessen könnte man in Sachen Teilnehmerzahl zwar argumentieren, dass sich nie alle Teilnehmer gleichzeitig am selben Ort befinden. Die Masse verläuft sich, geht cashen. Aber ist das tatsächlich so? Was ist mit der Halle, in der sich die Händlermeile befindet? Und mal ganz ketzerisch, selbst wenn alle ihre Infektionströpfchen nacheinander in die Halle husten, ist's zumindest für die Händler am Ende des Tages die Summe. Nun ja, das könnte alles Schnee von gestern sein, denn mittlerweile scheint das Event abgesagt. Einerseits schade für alle Beteiligten, aber andererseits muss man für die Gesundheit aller auch mal Prioritäten setzen. Zudem steht derzeit noch die Hoffnung auf einen Ausweichtermin im Raum. Ich bin nun weder Virologe noch Experte, das heißt, ich muss mich entscheiden, was und wem ich in diesen Dingen glaube. Derzeit ist es die Aussage, dass der Peak der Infektionswelle im Juni/Juli liegen soll. Falls dem so wäre, wären es von Februar bis Juli 5 Monate und ebenso lange bis zum Ende. Dann ist Dezember. Sofern die Sache bis dahin im Griff ist und zwischenzeitlich keine Sekundärwelle kommt, weil sich alle in Sicherheit wiegen. Die Hoffnung stirbt zwar bekanntlich zuletzt, doch wie ist das Sprichwort implementiert, sie stirbt. Darum sehe ich persönlich für eine Verlegung innerhalb dieses Jahres schwarz, es sei denn, neue Erkenntnisse über das Virus veränderten die Faktenlage. Und damit viele Glück auf 2020, als erstes, aber wohl nicht als letztes Großevent für 2020 aus. Aber was weiß ich schon, vielleicht irre ich mich ja auch und alles wird gut. Tja, da bleibt nur zu hoffen, dass TJ wieder alles schwärzer sieht, als es ist. Der Prophet gilt nichts im eigenen Lande, außer vielleicht in seinem Keller. Danke fürs Anhören dieser kleinen Zwischenfolge bis zum Wochenende. Kein Extro.